Zum 5. Todestag von Genossen Kim Jong-il schickten der König des Königreiches Kambodscha, Nordom Xiamoni, und die Großkönigin Nordom Moniniet Sihanouk am 19. Dezember die großen Blumenkörbe an die Botschaft der DVRK in diesem Land. Im Auftrag des Königs und der Großkönigin legte die Delegation des Ministeriums für Königsschloss der Regierung des Königreiches Kambodscha unter Leitung vom Vizeministerpräsidenten für Königsschloss Kong Sam-ol, Vorsitzenden des kambodschanischen Gedenkkomitees für den großen Generalissimus Herrn Kim Jong-il, an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die großen Blumenkörbe nieder und bezeigte Hochachtung.